Culture Live live von der Time Warp 2002 in Mannheim. Für euch an den Turntables bis gerade eben WJ Tänze. Jetzt gibt es gleich ein Live-Act Funk Devoid Live. Dann schalten wir rüber danach zum Floor 2. Da wird dann Frank Lobe am Start sein. Umek und dann noch ein bisschen Valentino. Ich war gerade eben mal in der Halle unterwegs. Also es werden ja nicht nur DJs oder Essen und Trinken hier angeboten. Nein, hier auf der Time Warp 2002, da gibt es alles. Ja, was sozusagen das Raver-Herz begehrt. Und zwar habe ich da was ganz Interessantes gesehen. Das nennt sich Digital Truck. Kommt aus Holland. Und ich habe die Jungs da mal gefragt, was das eigentlich ist. Also setze ich in so eine Art Liegestuhl rein. Sieht dann aus wie am Strand von Holland. Und dann kriegst du einen Kopfhörer auf und eine Brille. So, die Brille kannst du nicht sehen. Da sind dann irgendwelche visuelle Effekte. Und die können dann so mehrere Programme einstellen, irgendwelche Frequenzen. Und dann spielt dein Hirn sozusagen richtig verrückt. Und dann gibt es mehrere Programme. Wie gesagt, das eine Programm zum Beispiel, das tut dich richtig in den Chill, die Chill-Phase bringen. Und ein anderes Programm, das kann ich richtig aufputschen. Soll ein Ersatz sein für, ja, herkömmliche Drogen, kann man jetzt schon fast sagen. Und ist ganz legal, das Ganze. Und ja, also ich habe ja heute gesehen, die brauchen jetzt nur 2 Minuten und dann auf einmal zappeln sie rum. Und dann habe ich gesehen, die haben 5 Minuten da gelegen auf dem Sonnenstuhl. Und die waren dann so richtig so durch die Halle, so richtig so, yeah, richtig chillig-mäßig unterwegs gewesen. Nennt sich Digital Drug, kommt aus Holland. Und der gute Mann, der ist jetzt schon seit 5 Jahren, hat er gesagt, unterwegs. Quer in Europa, auf allen großen Veranstaltungen. Und dann hat er gesagt, auch in Deutschland werdet ihr ihn jetzt zum Beispiel auf der Nature One wiedersehen. Die Time Warp 2002, nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. 5 Floors mit wirklich den größten, oder den DJ-Größen überhaupt. Ich sag mal nur einige Namen. Chris Liebing, Thomas P. Heckmann, Adam Beyer, Dave Clark, Carl Cox, Sven Feeth, Jeff Mills, Richie Horton. Den haben wir noch mit da. Kai Trassett, Tala 2XLC und so weiter und so fort. Die Liste, die hört gar nicht mehr auf. Das Ganze, wie gesagt, auf 5 Floors. Es ist auch ein Trance-Floor mit dabei, ein House-Floor. Und wir übertragen von den beiden Main-Floors live. Bis 8 Uhr sind wir für euch mit dabei. Meine Wenigkeit ist Falk und ich wünsche euch viel Spaß dabei. We'll be right back.

We'll be right back. Volume 5. Das Beste aus den Underground Clubs auf zwei CDs im DJ Mix. Chris Liebing, Gail Sun, Hardfloor, Umek und viele mehr. Schranzberg Volume 5. Das Original. Jetzt. Im Kino erleben die Kids heute die ersten zärtlichen Momente. Den ersten Kuss und... Gott, hast du kalte Hände? Ja, und immer mittwochs gibt's in Kinopolis die Sneak Preview. Immer donnerstags den Premierentag mit den neuesten Movies. Kinopolis, mehr Kino geht nicht. Sunshine Life. Feel the drive. dann schon live auf der Time Warp 2002 in Mannheim auf dem Maimarktgelände. Ja, es gibt ja nicht nur DJs, die hier auflegen, sondern es gibt auch Leute, die um das Drumherum sozusagen tanzen zum Beispiel. Und ich habe hier eine Tanzgruppe, habe sie schon gefragt, die sind von Ibiza und sind echt den weiten Weg hierher geflogen. Und ich würde einfach sagen, ich lasse einfach mal die Leute vorstellen. Who are you? Hi, my name is Donna and we're from Ibiza and we're from a group called the Tribe of Frog and Ali Walu and Indigo. And we're over here to do Time Warp. Also, sie hat jetzt gerade die Namen die Einzelnen vorgestellt. Sie tanzen normalerweise auf Ibiza und sie sind heute natürlich auch hier am Start, tanzen für die einzelnen DJs. Are you dancing for a special DJ or for a special act or do you have your own show here? Well, we're here to dance for the whole night because we believe a party needs dancing all night, but especially to perform with Carl Cox tonight. Also, sie tanzen eigentlich den ganzen Abend hier, speziell eigentlich für Carl Cox. Und ja, sie werden richtig viel Spaß haben. How did you get here? Did you come together with Carl Cox, the connection, or how did you come here? No, we come tonight with Bamboo, who's doing the projections in the main room tonight. Also, sie sind zusammen mit Bamboo hier und der leitet sozusagen das ganze Projekt hier. So, are you going to be here the whole party? Yeah, we'll be the whole party. Until the very end? We're usually here at the end. I've been here, also ich war hier letztes Jahr bis 2 Uhr. I've been here until 2 o'clock in the afternoon last year on the Time Warp. And then I was totally, okay, it's late at night, fucked. Okay, well, 10 years practice, so I reckon we could probably last till the end. Also sie haben schon 10 Jahre Praxis und da denke ich mal, ist man schon gut trainiert, dass man wirklich bis zum bitteren Ende durchhält. Ich schaue mal um mich herum. Hier stehen so ein paar Energy Drinks rum, Wasser. I've seen some water bottles, some energy drinks, any alcohol. We're pretty pure and spiritual, but I have got some vodka in my purdies. Ja, also sie haben schon ein paar Sachen dabei, aber hauptsächlich Wasser und purdies hält die Jungs und Mädels hier richtig fit und Training macht das Ganze aus. So, how long you already doing this? 10 years? So 10 years, yeah, with the dancing performance and we normally do ultraviolet environment decoration for parties. Also, sie tanzen auch nicht nur, sondern sie machen auch Dekorationen ultraviolett. Also ich schaue mal um mich herum, auch hier in der Umkleidekabine schon ultraviolettes Licht und so weiter. Also sieht schon richtig spacig aus. Ja, da sehe ich auch noch sowas. Ich habe zuerst gedacht, das wäre Sven Feht und so. Und das ist jetzt ein Fliegenkopf, ja. Also der reflektiert gerade richtig schön. Und jetzt kriege ich hier alles gezeigt, gerade die ganzen Kostüme. You're gonna wear this on the stage? Yeah, we've got several costumes to wear through the night. Aliens, everything. Well, it's kind of space tonight, so it's basically aliens. But we do a full range from mermaids to goblins. Also sie sind heute mit mehreren Outfits da, denn sie haben ja verschiedene Bühnenshows. Zum Beispiel haben sie viele Alien-Sachen mit dabei, denn das Ganze ist heute ziemlich spacey gehalten. Was haben sie noch dabei, habe ich gerade gesehen. Goblins habe ich gesehen, Jungfrauen, mehr Jungfrauen. Also wirklich alles Mögliche ist mit dabei. So, for Carl Cox, what you usually wearing for Carl Cox? Well, it's not, I can't say we've often danced for Carl Cox because we're involved a lot more with trance music in Ibiza. But however, we're up for going all over the world and we dance to decent music wherever it's played. So tonight we've got the alien costumes to wear for Carl Cox tonight, yeah. Also wie gesagt, heute sind sie hauptsächlich mit Alien-Kostümen da. Sie haben jetzt nichts Spezielles für irgendwelche DJs zugeordnet, sondern einfach auf chillige Musik, auf trancige Musik tanzen sie hauptsächlich auch auf Ibiza. You just said you're gonna be around the world. Also sie sind überall auf der Welt und man kann sie auch buchen. And the people can book you if they have the money. You have a website, I just heard. Maybe you just wanted to tell the people the website if they want to book you, the original Ibiza dancers. Okay, website is www.wildfrogs.co.uk. Okay, also www.wildfrogs mit Z am Ende and what was it again? .co.uk. Also .co für die englischen Webseiten, die sind ein bisschen anders aufgebaut als die deutschen und dann .uk. I just told the people that British websites are a little different than the German websites because we only have a .de, you know. Oh, okay. You want to repeat it again? .co. No, the whole website. Oh, sorry. www.wildfrogs.co.uk. So I hope you enjoy your stay here in Germany and I hope you're not freezing too much. No, I think we'll have a crazy party. I think we might sweat a bit. So how long are you going to be in Germany? Just till Monday. And then you're going back straight to Ibiza? Straight back to Ibiza. Got to get ready. Got a lot of parties to do this summer. Also sie fliegen am Montag wieder dann direkt zurück nach Ibiza, denn es gibt jede Menge Partys auf Ibiza diesen Sommer. Und ich wünsche den Mädels einfach und den Jungs viel Spaß heute Nacht. Wish you lots of fun and good luck for the future. Cheers. Peace and love, man. Thank you.